Wie ein Tanzbär am Nasenring hat sich die Kanzlerin in den vergangenen 3 Wochen durch die Manege führen lassen. Dompteur Steinmeier hatte die Gunst der Stunde erkannt, seine Helfershelfer losgeschickt, die Causa Steinbach zu einer echten Nummer aufzublasen. Was so frisch einstudiert daherkam, war in Wahrheit nichts als ein uraltes Stück, das das Publikum schon Jahre und Jahrzehnte lang zu sehen bekommen hatte und nun, als sei es eine Premiere, bestaunen sollte. Dabei war die Nummer abgegriffen. Anstatt diesen ewig gestrigen, zermürbenden Streit im Keim zu ersticken, schlüpften die Protagonisten in ihre alten Rollen, auch weil sie wohl die alten Textbücher selbst im Schlafe noch daherbeten könnten. Angela Merkel, der man die Sorge um das deutsch-polnische Verhältnis abnimmt, hat die Chance vertan, die Diskussion zu beenden, noch bevor sie so ausufern konnte. Das verwundert umso mehr, als sie doch hautnah erlebt hat, wie schwer es nach dem Doppel der Brüder Kaczynski im Präsidenten- bzw. Premiersamt war, die Beziehungen wieder auf die Stufe zu stellen, die sie schon einmal erreicht hatten. Dass nun ausgerechnet der Ex-Außenminister Władysław Bartoszewski, der verantwortlich ist für die polnischen Beziehungen zu Deutschland, Erika Steinbach mit überzogenen Vorwürfen überhäufte, machte die Sache nicht einfacher. Doch als diese Worte in der Warschauer politischen Klasse die alten Ressentiments gegen die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen zu neuem Leben erweckten, als hätte es nie eine Phase der Entspannung gegeben, da hätte die Kanzlerin hellhörig werden müssen. Denn anders als unter den Kaczynski-Brüdern ging Donald Tusk, dem neuen Premier, nicht der Ruf voraus, deutschlandfeindlich zu sein. Mehr als 2 Wochen benötigte die CDU-Chefin, ehe sie sich endlich hinter die Parteifreundin Steinbach stellte, sie zugleich zum Rückzug zu bewegen, das deutsch-polnische Verhältnis vor weiterem Schaden zu bewahren. Für eine andere Entscheidung bestand keinerlei Spielraum. Denn in Wahlkampfzeiten eine so empfindliche Debatte führen zu wollen, ist zwecklos. Deswegen besteht das eigentliche Versäumnis der leider zu häufig abwartenden Regierungs- und Parteichefin Merkel darin, diese Personalie nicht zu Beginn der Legislaturperiode geklärt zu haben. Nur deshalb konnte die SPD sie jetzt derart vorführen. 3 Jahre war Zeit, darauf hinzuweisen, dass Erika Steinbach 1991 als Bundestagsabgeordnete zwar die Oder-Neiße-Grenze abgelehnt hatte, als Demokratin aber die Mehrheitsentscheidung des Parlaments anerkannte und als BDV-Chefin eine entsprechende Verbandspolitik betrieb. Ebenso in den Entschädigungsfragen, ebenso was das geplante Zentrum gegen Vertreibungen angeht. Das wollte sie zunächst als eine reine Erinnerungsstätte für die deutschen Vertriebenen aufziehen. Inzwischen hat sie sich auf die sehr viel breiter angelegte Darstellung europäischer Flüchtlingsströme eingelassen. Zudem sind in das Projekt jetzt vielfältige gesellschaftliche Kräfte, einschließlich der SPD, eingebunden, hat der BDV eben nur 3 von 13 Stiftungsratssitzen. Ob Erika Steinbachs Sinneswandel ehrlich gemeint ist, weiß nur sie allein. Der Öffentlichkeit und damit auch der SPD bleibt nichts anderes übrig, als Personen an ihren Taten zu messen. Doch die Sozialdemokraten ignorieren konsequent, dass der BDV kein Revanchistenverein mehr ist, dass er kein Sammelbecken für die Neonazis wurde. Die Diskussion über den Verband und seine Präsidentin wurde erschreckend ahistorisch geführt. Anstatt auf dem aufzubauen, was das Verhältnis der Völker heute bestimmt, streitet man in einer Debatte von gestern auf dem Stand von gestern oder gar vorgestern. Aber offenbar halten die deutsch-polnischen Beziehungen noch nicht aus, dass man selbstbewusst behauptet, wir Deutsche sind nicht mehr die, vor denen ihr euch fürchten müsst. Und umgekehrt kann ein moderater Donald Tusk politisch offenbar nur überleben, wenn er Deutschland gegenüber in das alte Lied der Vorbehalte einfällt, sobald es jemand seiner Landsleute anstimmt. Dass der hochbetagte ehemalige Auschwitz-Häftling Bartoszewski sein Bild von Deutschland nicht mehr korrigiert, kann ihm keiner verdenken. Doch so zu tun, als hätte sich bei den Deutschen ewig gestrigen nichts verändert, ist ignorant. Zum einen, weil sich einige von ihnen mit den Realitäten abgefunden haben. Dazu zählt Erika Steinbach. Zum anderen, weil die, die das nicht wollten oder konnten, längst nicht mehr so viel zu melden haben wie früher. Diese Zeiten sind vorbei in der CDU, in Deutschland, im deutsch-polnischen Verhältnis. Schade, dass niemand den Mut hatte, das laut zu sagen. Denn in Berlin und Warschau warten viel größere Aufgaben als ein Dokumentationszentrum auf ihre Bewältigung. Die Wirtschafts- und Finanzkrise, die wir besser gemeinsam als jeder für sich meistern werden.